Ja, so hallo allerseits, ich bin die Tina Sanders, ursprünglich aus Wien, wie man hören kann. Erstens einmal danke für die Veranstaltung heute und dass ich da ein Teil davon sein darf. Ich habe meine Bachelorarbeit zum Thema linker Antisemitismus in Österreich geschrieben und befasse mich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema. Was aber auch noch durchdringen wird, weil das halt alles zusammenhängt, ist, dass ich mich auch teilweise mit dem Islam beschäftige und da mit dem Antisemitismus und vor allem mit Frauenrechten in den jeweiligen Ländern, wo das relevant ist, vor allem das iranische Regime. Genau, dann würde ich einfach mal anfangen. Antisemitismus, also Hass oder Feindschaft gegenüber Juden, war schon immer ein Problem der Linken. Auf Anarchisten wie Bakunin oder Proudhon, die SED oder einige andere Theorieströmungen und politische Akteurinnen werde ich heute nicht eingehen können, da dieses Thema ein unerschöpfliches darstellt. Dennoch möchte ich euch die Elemente des teilspezifisch deutschen linken Antisemitismus vorstellen und anhand von Beispielen aufzeigen, inwiefern sich dieser Antisemitismus in politischen Handlungen manifestiert. Der Fokus wird sich dabei auf neuere Fälle seit den Nullerjahren richten und sowohl autonom als auch parteipolitisch agierende Gruppen mit einbeziehen. Doch alles benötigt wie immer einen Kontext. Wie es soweit kommen konnte, werde ich euch anhand der RAF, der Tupamaros West-Berlin und ihrer Splittergruppen und deren Ideologie aufzeigen, da diese grundlegend für viele der heutigen ideologischen Ausformungen des linken Antisemitismus in Deutschland ist. Laut Thomas Horry, der die bereits genannte SED analysierte, bedeutet Antisemitismus nicht bloß eine Ansammlung antijüdischer Stereotype, sondern eine spezifische Weltanschauung, welche durch drei Grundprinzipien strukturiert wird. Erstens, die Personifizierung gesellschaftlicher Prozesse mit daraus resultierender Verschwörungstheorie. Zweitens, die Konstruktion linker identitärer Kollektive. Und drittens, ein Manichäismus, der die Welt strikt in Gut und Böse teilt. Für die Linke prägend war stets der Marxismus-Leninismus, der das Rückgrat des Antiimperialismus bildet. Dem Marxismus-Leninismus schreibt Horry Affinitäten zum Antisemitismus zu, da alle diese Prinzipien auf ihn zutreffen. Nach dem Anschlag des Terrorkommandos Schwarzen September auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München, bei dem alle 11 jüdischen Geiseln ermordet wurden, schrieb Ulrike Meinhof, einer der Köpfe der RAF, Folgendes in dem Papier zur Strategie des antiimperialistischen Kampfes. Die Aktion sei zutiefst proletarisch, gleichzeitig antiimperialistisch, antifaschistisch und internationalistisch, und sie attestiert in dem Papier den Attentätern Sensibilität für historische und politische Zusammenhänge. Im Rahmen dessen imaginierte sie, angelehnt an den klassischen Marxismus-Leninismus, die Welt manichäisch als unterteilt in gute und böse Kräfte. Hierbei werden in pseudo-antirassistischer Manier die vermeintlich guten, ursprünglichen, autochthonen Völker und Gemeinschaften einer sogenannten künstlichen Fremdherrschaft kapitalistischer und imperialistischer Mächte oder Agenten entgegengesetzt, so Lars Renzmann. Zu ersteren zählen hier vor allem muslimische Araber, deren Terrororganisationen und befreiungsnationalistische Bewegungen, zu letzteren vor allem Israel bzw. seine jüdischen EinwohnerInnen und die USA, aber auch die BRD. Das macht Ulrike Meinhof deutlich, wenn sie in antirassistisch-rassistischer Manier nationale und kulturelle Identitäten und wahnhafte Gehirnwäscheprogramme vermutet. Sie schrieb, Zitat, verbrecherisch ist die Politik Bonns, indem sie die Ausplünderung und Entrechtung der Völker der Dritten Welt, ihren Hunger und ihr Elend erhält und vergrößert, um den transnationalen Kapital die Profite zu sichern. So weit, so gut. Für diese Profite unterstützt sie die brasilianischen Faschisten und integriert sich damit auch in die Völkermordstrategie an den autochthonen Völkern. Sie ist verbrecherisch, indem sie nationale und kulturelle Identität der Völker durch imperialistische Gehirnwäscheprogramme über die Kommunikationssysteme, deren Verbreitung sie durchsetzt, zu zerstören versucht. Zitat Ende. Die Länder des angeblichen Imperialismus werden als neue Kolonialmächte verstanden, deren Existenz im Gegensatz zu anderen organisch gewordenen, also angeblich organisch gewordenen Staaten, auf der Unterdrückung und Diskriminierung anderer beruht, Fremdkörper darstellen und somit keinerlei Existenzberechtigung haben. Diese Ansicht bezeichnet Sina Arnold als antisemitischen Doppelstandard der Staatsgründung, da sie ausblendet, dass alle Nationalstaaten durch Gewalt und Anschluss, durch Homogenisierung und Konflikte gegründet wurden. Beispielsweise bewohnten Juden immer schon die Stadt Hebron. Bis zu einem vom Großmufti von Jerusalem angestachelten Massaker im Jahre 1929, in dem Muslime die Stadt, Zitat, judenrein zu halten trachteten. Außerdem sind 95% der Stadt heutzutage für Israelis gesperrt und werden von den PalästinenserInnen selbst verwaltet. Auch wenn der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel Hebron 2012 als rechtsfreien Raum für eben jene bezeichnete. Er meinte weiterhin, Israel sei, Zitat, ein Apartheidstaat, für das es keinerlei Rechtfertigung gibt. Also ein Apartheidsregime, für das es keinerlei Rechtfertigung gibt. Zudem ihrer Essenz nach ultimativ bösen Staaten des Westens, die auch zum Beispiel in Form der G20 für die NGO ATTAC, Zitat, für den neoliberalen Kapitalismus und die Orientierung an den Interessen großer Konzerne und Banken stehen, zählen vor allem die USA und Israel. Der in der Wahrnehmung vieler Linke nach bis heute andauernde antagonistische Klassenkampf, in dem die Masse des Proletariats dem Bürgertum, vereinzelten Kapitalisten bzw. Finanzkapitalisten gegenübersteht, wird auf Nationen umgemünzt. So bezeichnet auch der SDS 1967 Israel als, Zitat, Brückenkopf des Imperialismus und legte gemeinsam mit der Partei Die Linke im Rahmen der Gründung des gemeinsamen Bundesarbeitskreises Nahost 2013 nochmal nach. Israel sei demnach nicht nur ein Apartheidstaat und kolonialer Unterdrücker, sondern führe außerdem ethnische Säuberungen an PalästinenserInnen durch. Auch der aktuell in Berlin gewalttätig wütende Mob des Jugendwiderstands schließt sich an und bezeichnet Israel als, Zitat, zionistischen Kolonialstaat. Dabei galt Israel bis 1967 als der beschützenswerte David, da die kleine Nation bereits einige Stunden nach seiner Gründung von umliegenden Militärs attackiert wurde. Das Blatt wendete sich allerdings während und nach des Sechstagekriegs. Fortan galt Israel als ungestümer Goliath, vor dem es unterdrückte Völker zu beschützen galt, da Israel seine Gebiete vergrößerte und immer wieder bis in die Gegenwart Rückhalt von den USA bekommt, dem kapitalistischen, imperialistischen Satan schlechthin. Versuche der israelischen Regierung mit Mahmoud Abbas und Yasser Arafat, Anführern der PLO und Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, einen Friedensvertrag abzuschließen, der eine Zwei-Staaten-Lösung sowie Verhandlungen über Rückgabe der Länder vorsah, wurde von eben jenen 2000, 2008 und zuletzt im Frühjahr 2014 abgelehnt. Außerdem wurde ein Großteil der damals besetzten Gebiete bereits von Israel der palästinensischen Autonomiebehörde zugestanden. Zu der Einschätzung Gabriels und des Pakt Nahost von Israel als Apartheidsregime, wie es in Südafrika existierte, ist zu sagen, dass dies unter gar keinen Umständen der reale Fall ist und hier Israel ohne jedes Maß, also ohne Verhältnismäßigkeit dargestellt wird. Israel wird also dämonisiert und das, obwohl es die einzige Demokratie in der MENA-Region bildet, in der beispielsweise die Rechte von Frauen und LGBTIQ großgeschrieben werden, weshalb viele Homosexuelle und Transpersonen aus den benachbarten Ländern nach Israel fliehen. Außerdem verfügen arabische Israelis über dieselben Grundrechte wie die jüdischen. Sie dürfen bereits seit Dekaden sowohl aktiv als passiv an der Knesset-Wahl teilnehmen, verfügen bzw. verfügten über Sitze bzw. Posten in der Knesset, dem Regierungskabinett, dem obersten Gerichtshof. Sie arbeiteten bereits als Botschafter und sind vom Wehrdienst in der israelischen Armee, der Israeli Defense Forces, freigestellt und die arabische Sprache gilt als eine der beiden Amtssprachen. Jegliche Einschränkung gewisser bürgerlicher Rechte von Araberinnen sind als Ausdruck der Sicherheitspolitik zu verstehen, welche aufgrund der Intifadas als auch der wiederholt stattfindenden Messerattacken und den versuchten Überfahrens von jüdischen Israelis sowie den Bombardierungen durch die Hamas sukzessive an Bedeutung gewinnt. Ebenso wird die mangelhafte Solidarität in Form der Versorgung von und der Schaffung einer Infrastruktur für palästinensische Geflüchtete sowie die eingeschränkte Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen für eben jene in den umliegenden muslimischen Staaten mit keiner einzigen Silbe erwähnt. Doch sporadisch nimmt diese manichäische Unterteilung in gute und böse Staaten, die stets mit Israel als Jude unter den Staaten endet, auch in der deutschen Linken nicht nur verbale, sondern auch körperlich gewalttätige Formen an. Diese können selbst von den kühnsten Vertreterinnen der These, dass Antizionismus nicht dem Antisemitismus gleicht, nicht mehr relativiert werden, dass sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht wird, dem Anschein nach zwischen jüdischen Israelis und Juden und Jüdinnen per se zu unterscheiden um im Nachgang den Vorwurf des Antisemitismus abzuwehren. Vor die Kaden besuchten Teile der Armeefraktion, darunter Meinhof, Enslin und Bader, Trainingscamps der antisemitischen Terrorvereinigung Al-Fatah, um für ihren Kampf als Stadtguerilla zu üben. Außerdem bestand, genauso wie dies heutzutage beim Jugendwiderstand der Fall ist, eine anhaltende Kooperation mit der PFLP, der sogenannten Volksfront zur Befreiung Palästinas. Gemeinsam mit dieser entführten die revolutionären Zellen, eine Splittergruppe der RAF, 1976 ein Flugzeug in das ugandische Entebbe, wo sie ihre Geiseln in jüdisch und nicht jüdisch selektierten. Explizit drohten sie mit der Ermordung der jüdischen Flugpassagiere. RAF-Mitglieder wurden außerdem Teil einer Söldnergruppe, deren Ziel in der Entführung von Maschinen der israelischen Fluggesellschaft El Al bestand, sowie in der Ermordung deren Mitarbeiter und der anschließenden Erpressung des jüdischen Staats Israel. Schnell werden terroristische Organisationen wie die Al-Fatah, die PFLP und Regime, die teils nicht durch freie demokratische Wahlen zu politischen Führern wurden, oder tatsächlich menschenfeindliche, unterdrückende, gewalttätige Maßnahmen gegen ethnische, religiöse oder sexuelle Minderheiten sowie Frauen anwenden, zu Vertretern ihrer eigenen Opfer, die sich als homogenes Volk ohne innere Widersprüche oder Differenzen eingebildet werden. Im Sinne der verzweifelten Suche nach einem neuen revolutionären Subjekt wird das verachtenswerte Verhalten dieser Gruppen oder Regierungen als widerständig, emanzipatorisch und revolutionär verklärt. Selbstredend sind Nicht-Weiße in einer Gesellschaft, die beschaffen ist wie diese, immer wieder Ziel von tatsächlichem Rassismus. Allerdings sorgt die in der Linken weit verbreitete manichäische Weltanschauung, die sich heutzutage auch im antiuniversalistischen Sinne sowohl im Postkolonialismus als auch in der Intersektionalität veranschauen lässt, dafür, dass manchmal Rassismus herbeiimaginiert wird, wo keiner ist und wo es demnach weder Opfer noch Täter gibt. Angemerkt werden muss allerdings, dass gerade in Bezug auf Antisemitismus die terroristischen islamfaschistischen Regime teils tatsächlich große ideologische und politischen Zuspruch in der Bevölkerung erfahren, was sich anhand des regen Zulaufs zum Al-Quds-Marsch oder Wahlerfolgen der protofaschistischen bis faschistischen Regime veranschaulichen lässt. Das sollte die Linke wachrütteln und zu einer Distanzierung von solchen Führern und deren Anhängerinnenschaft führen, da sie ja zumindest in Teilen vorgibt, universalistische Ansprüche im Hinblick auf Menschenrechte und Würde zu besitzen. Tut es aber nicht. Freilich kann man das aber auch schwierig von genau denjenigen verlangen, die deren Antisemitismus teilen, wie zum Beispiel die Tupamaros West-Berlin, eine Vorgängergruppe der RAF. Am 9. November 1969 deponierten Mitglieder dieser Organisation eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus. Diese sollte während einer Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht der Nationalsozialisten 1938 explodieren. Da es sich glücklicherweise um eine Fehlkonstruktion handelte, waren keine Opfer zu verzeichnen. Das Bekennerschreiben, das den Titel Shalom und Napalm trägt, besagt, Zitat, jede Feierstunde in West-Berlin und in der BRD unterschlägt, dass die Kristallnacht von 1938 heute täglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und in den israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus den vom Faschismus vertriebene Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Diese Umkehr von Opfer und Täterinnen ist mittlerweile kein Spezifikum der Länder mit einem hohen Anteil an nationalsozialistischer Täterschaft mehr, allen voran Deutschland und Österreich, da sie längst Einzug in die antisemitische Argumentation der Linken gehalten hat. Sie ist als Merkmal des sogenannten sekundären Antisemitismus zu verstehen, der sich aus dem Bedürfnis der Schuldabwehr gegenüber des Holocausts und der Täterschaft der eigenen Familie und der eigenen LandesbewohnerInnen speist. Der sekundäre Antisemitismus tritt mannigfaltig zutage. Mal in Form der im deutschsprachigen Raum gängigen Forderung, die Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen und aufzuhören, Erinnerungspolitik und Wiedergutmachungszahlungen zu leisten, mal in Form der Gleichsetzung von Israelis mit Faschisten oder Nationalsozialisten oder der Aussage, dass die Juden es ja wegen damals besser wissen sollten. Vor allem außerhalb der Linken allseits beliebt ist die Verschwörungstheorie, dass Juden und Jüdinnen die Welt auf die eine oder andere Art mit Bezugnahme auf ihren Opferstatus während der Shoah in Geiselhaft halten. Innerhalb der Linken ist es wiederum gang und gäbe, sich selbst zum Opfer zu erheben und die präzedenzlose industrielle Vernichtung von 6 Millionen Juden und Jüdinnen zum Nebeneffekt des Nationalsozialismus zu verklären, um ihren exklusiven Opferstatus zu delegitimieren oder ihnen diesen abzusprechen. So schrieb der tapfere Kämpfer gegen die israelische Apartheid, SPDler Sigmar Gabriel, in der Frankfurter Rundschau, Zitat, Sozialdemokraten waren wie die Juden die ersten Opfer des Holocausts. Der RAF schien es unmöglich, überhaupt auf die Tatsache einzugehen, dass die Ideologie der Nationalsozialisten eine antisemitisch-rassistische war, die nicht nur proletarische, sondern vor allem jüdische Opfer forderte. So hieß es, Zitat, der Faschismus hat massenhaft Kader des Proletariats ermordet und zerstört und eben nicht im Kampf, sondern längst entwaffnet und in den Konzentrationslagern. Auch Dieter Kunzelmann, einer der Anführer der Tupamaros, schlug in einem Brief abermals in diese Kerbe der sekundär antisemitischen Opfertäterumkehr, als er schrieb, Palästina ist für die BRD und Europa das, was für die Amis Vietnam ist. Die Linken haben das noch nicht begriffen. Warum? Der Judenknacks. Ulrike Meinhof geht sogar noch einen gewaltigen Schritt weiter und entlastet das gesamte deutsche Volk kollektiv von seiner Schuld, obwohl jenes nicht nur zu einem sehr großen Anteil aktiv an der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen beteiligt war, sondern die deutsche Zivilbevölkerung auch nachweislich wesentlich mehr Einblick hatte, als sie zuzugeben willens war und ist. Denn schließlich müsse ja Großartiges, gar Revolutionäres erreicht werden. Sie meinte, Zitat, ohne dass wir das deutsche Volk vom Faschismus freisprechen, denn die Leute haben ja wirklich nicht gewusst, was in den Konzentrationslagern vorging, können wir es nicht für unseren revolutionären Kampf mobilisieren. In Opfertäterumkehr kann auch sie sich mehr als behaupten. Sie schrieb in erwähntem Papier nach dem palästinensisch-deutschen Anschlag auf die israelische Nationalmannschaft in München 1972, Israels Nazifaschismus verheizt seine Sportler wie die Nazis die Juden. Brennmaterial für die imperialistische Ausrottungspolitik. Sie nannte außerdem den damaligen Verteidigungsminister Moshe Dayan den Zitat Himmler Israels. Auch stilisierte sie, wie Dekaden später, sich selbst zum Opfer, denn sie sagte in einem Prozess desselben Jahres über ihre Haftbedingungen folgendes, jetzt reden wir mal von Köln-Ossendorf, das Lager, dessen Wahrzeichen ein Schornstein ist. Sie machte außerdem der deutschen Regierung den Vorwurf, Israel sein Wiedergutmachungskapital zu bezahlen und es durch Waffenlieferungen unterstützt zu haben. Juden und Jüdinnen seien laut Meinhof umgebracht worden, Zitat, als das, was man sie ausgab, als Geldjuden. Der Antisemitismus war seinem Wesen nach antikapitalistisch. Nicht gewohnt ist man so eine offenkundige Zurschaustellung des Antisemitismus innerhalb der Linken, da zumeist bloß noch strukturell antisemitischer Antikapitalismus argumentiert und die Verbindung des Kapitalisten mit dem Juden nicht oder nur über Codes hergestellt wird, wie es beispielsweise die Linksjugend Solid Hamburg im Rahmen der G20-Prozesse letztes Jahr tat. Sie zog mit einer dreidimensionalen Krake durch die Straßen, die auf ihrem Kopf ein Dollarzeichen trägt und eine Person zerstampft. Ich zeige euch einmal ganz kurz Bilder von diesen Kraken. Also hier sieht man das von vorne, hier diese Krake. Und man sieht eben auch, also es ist nicht erkennbar, welche Personen das sein sollen, aber man hat halt auch hier die Personifizierung des Kapitals, darauf gehe ich dann später noch ein. Und man sieht außerdem hinten, die Linke ist wieder mal friedensbewegt, von hinten sieht man das Feuerzeichen ganz gut. So, und jetzt werde ich aber auch einmal darauf eingehen, warum eine Krake als antisemitisch gelten sollte. Krake erlangte Popularität und wurde fortan regelmäßig gebraucht, nachdem Josef Flank 1938 in der nationalsozialistischen Zeitschrift Stürmer eine ebensolche abbildete. Sie ist durch einen Davidstern gekennzeichnet, verschlingt die Welt und soll eine alles erdrückende, an sich raffende Übermacht, also eine jüdische Verschwörung darstellen. Ich zeige euch einmal die andere Krake, die sieht so aus. Das ist eben die Zeichnung aus dem Stürmer. Ebenso wurde sowohl im nationalsozialistischen als auch im bürgerlichen Antikommunismus immer wieder von einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung schwadroniert, die durch einen Kraken mit Hammer und Sichel gekennzeichnet war. Diese Verschwörungstheorie entstand, weil der Jude stets mit dem Kommunismus gleichgesetzt wird, da Marx, Trotzkis und Luxemburgs jüdische Herkunft stets betont wurde und die jüdische Weltherrschaft als sozialistische imaginiert wurde. Ich zeige euch noch ganz kurz die zwei antikommunistischen Kraken. Und zwar das erste ist von der österreichischen Volkspartei, die ja jetzt gemeinsam mit der FPÖ eine Regierung stellt in Österreich. Das war die eine. Zweite, die dürfte entweder aus England oder Amerika stammen. Ich habe das nicht so ganz rausfinden können. Aber auch dort war ja der Antikommunismus sehr weit verbreitet. Da hat man hier die Stalinkrake, genau. Schaut genauso gut aus wie er im echten Leben aussah als alter Mann. Ne? Als junger war er heiß. So, ein solcher wahnhafter Hang zu Verschwörungstheorien in Kombination mit antikapitalistischem Antisemitismus zeigt sich beispielsweise auch bei Ulrike Meinhof, die attestierte, Zitat, in diesem Antisemitismus, der ins Volk rein manipuliert worden ist, war die Sehnsucht nach dem Kommunismus, die dumpfe Sehnsucht nach der Freiheit von Geld und Banken. Zitat Ende. In diesem Sinne unterscheidet sich der Antisemitismus auch stark vom Rassismus. Juden und Jüdinnen werden als Feinde im Inneren der Gesellschaft, nicht weiße Flüchtlinge oder AusländerInnen, als Bedrohung von außen wahrgenommen. Des Weiteren geht der Antisemitismus stets von der Übermacht der Juden aus, während der Rassismus nur unter der Prämisse funktionieren kann, dass das Gegenüber abgewertet und sozusagen metaphorisch nach unten getreten wird. Die zweite Frage, die sich aufdrängt bei der Abbildung dieser Krake von der Linksjugend Solid Hamburg, ist natürlich die nach dem Davidstern bzw. dem Dollarzeichen. Und diese Frage kann genauso begründet werden wie eine etwaige Frage nach der Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus. Ulrike Meinhof war der Meinung, dass letzterer, also der Antisemitismus, seinem Wesen nach antikapitalistisch sei, weil Juden bereits seit dem christlichen Antijudaismus, genauer seit dem 12. Jahrhundert, mit Geldgeschäften, ergo dem heutigen Finanzkapital, verbunden werden. Damals wurde eine tatsächliche Apartheid, nämlich die räumliche Trennung der nichtjüdischen Bevölkerung von der jüdischen, welche in Ghettos ihr Dasein fristen mussten, angeleitet. Juden wurde verboten, Grund zu erwerben, eine höhere Schule zu besuchen und in den Berufen des Apothekars, des Architekten, Notars oder Rechtsanwalt tätig zu werden. Die Bekleidung öffentlicher Ämter wurde ihnen außerdem verwehrt. Das 1215 verhängte Zinsverbot, das Christen die Geldgeschäfte verbot, sorgte dafür, dass Juden in Berufen wie Fernhändler und Geldverleiher gedrängt wurden. Dies bedeutet, dass der Rest der Bevölkerung zumeist nur dann mit Juden in Berührung kam, wenn sie als Geldverleiher dienten und mit negativen Erinnerungen oder Erfahrungen konfrontiert waren, die das bereits tief in der Gesellschaft verankerte antijüdische Ressentiment bloß verstärkte und bestätigte. Spätestens mit dem Nationalsozialismus manifestierte sich diese antisemitische personifizierte Zurechnung des Juden zur Sphäre des zirkulierenden Finanzkapitals, das gegenüber der Produktionssphäre des Kapitalismus überbetont wurde, da diese völkische und zutiefst reaktionär antikapitalistische Ideologie dem sogenannten ausbeuterischen raffenden Kapital einerseits, nämlich dem jüdischen Finanzkapital, das produktive, schaffende deutsche Kapital andererseits gegenüberstellte. So steht beispielsweise auf der Website der NGO ATTAC, eine zentrale Ursache für die aktuelle Weltwirtschaftskrise ist die Konzentration von Reichtum in den Händen weniger, sowohl global betrachtet als auch auf die einzelnen Länder bezogen. Was die Finanzmärkte, sie haben das unter Anführungszeichen gesetzt, was die Finanzmärkte genannt wird, ist tatsächlich eine kleine Gruppe von privaten und institutionellen Investoren, die auf der Suche nach profitablen Anlagemöglichkeiten für ihre gigantischen Vermögenssummen alle öffentlichen Güter, Sozialsysteme und menschliche Lebensbereiche in Märkte verwandeln wollen. Wer diese Scharlatane weitermachen lässt, ist auf dem Weg in eine Welt, in der auch die heutigen Krisenprofiteure angesichts des Zerfalls des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der vernichteten natürlichen Lebensgrundlage immer aggressiver um ihre Anteile kämpfen werden. Zitat Ende. Gegen die Macht genau dieser unter Anführungszeichen gesetzten Finanzmärkte und somit einer kleinen Gruppe von angeblichen Scharlatanen sollten Menschen ihrer Meinung nach des Weiteren aufstehen. Aussagen wie diese verkennen den Kapitalismus und personifizieren ihn in Form von Konzernen und ihren Managern, also die Arbeitskraft des Proletariats ausbeutenden Kapitalisten in der Produktionssphäre oder aber als Verkäufer und Gläubiger in der Zirkulationssphäre. Vor allem die Finanzsphäre wird ob des christlichen Antijudaismus sporadisch direkt mit dem Judentum verknüpft. Doch vor allem sogenannte verkürzte Kapitalismuskritik ist strukturell antisemitisch, wenn sie einzelne Personen oder Institutionen als Verursacher oder Strippenzieher in den Blick nimmt. Als Beispiele dienen die Familie Rothschild, die Wall Street oder die sogenannte Ostküste. Hier wird suggeriert, einige wenige gierige Menschen, also ihrem Charakter nach gierige Menschen, also Juden, würden als Strippenzieher fungieren und ohne sie wäre zum Beispiel ein ethisches Marktwirtschaften möglich. Marx hat dafür den Begriff der Charaktermaske geprägt. Um es mit Ingo Elbe zu sagen, das Charakteristische ist nicht ausgehend von einer Person zu fassen und stellt nicht den Ausgangspunkt der Betrachtung dar, sondern entspringt der Einheit widersprüchlicher Beziehungen, polarer Gegensätze wie zum Beispiel Käufer-Verkäufer, bezeichnet Verhaltensweisen von Akteuren, die in einem spezifisch formbestimmten Verhältnis zueinander stehen. Das Fungieren der Individuen als Charaktermasken, die Formbestimmtheit ihres Handelns, ist zugleich als Einschränkung und Ermöglichungsbedingung eben jenes Handelns zu verstehen. Mit dem Begriff der Charaktermaske meint Marx nicht die Verbergung und Unterdrückung eines dahinterliegenden wahren Individuums oder wahren Charakters, sondern die spezifische historische Verwirklichungsbedingung, Konstitutionsbedingung von Individualität und somit individuellen Entscheidungen im Kapitalismus. Der Begriff der Charaktermaske ist nur sinnvoll zur Erfassung der sozialen Beziehungen in Gesellschaftsformationen, in denen persönliches und Klassenindividuum auseinandertreten, wie Spätkapitalismus zum Beispiel. Man hat Charaktermasken, die das Subjekt aufsetzt, wenn es die Sphäre der Produktion betritt und die es abstreift, wenn es sie wieder verlässt, was allerdings auch das zufällig und äußerlich werden ihrer Existenzbedingungen einschließt. Zwar ist also den Individuen ein weites Feld der Wahl, Willkür und daher der formellen Freiheit gelassen, sie sind aber den Mechanismen und Konjunkturen des Marktes auf Gedeih und Verderb ausgesetzt. Ich will das jetzt noch einmal ein bisschen einfacher formulieren. Zwar ist es nicht zu leugnen, dass einige wenige über mehr Vermögen verfügen als der Großteil der restlichen Erdbevölkerung zusammen, jedoch verkennt eine Personifizierung des Kapitals oder der wahre Arbeitskraft an sich, dass eine Ungleichheit bereits in der kapitalistischen Produktionsweise angelegt ist. Individuen mit eingeschränkter freier Wahl stehen einander unter Zwang gegenüber und müssen Charaktermasken aufsetzen, die durch die kapitalistische Produktionsweise begründet werden und die zueinander in Beziehung stehen, zum Beispiel als Käufer und Verkäufer oder Arbeiter und Kapitalist. Das bedeutet, dass es keinen wahren Charakter beispielsweise des Kapitalisten gibt, der dazu führt, dass er Kapitalist ist, sondern die eingeschränkte Entscheidungsmöglichkeit und das Verhältnis der Individuen untereinander aufgrund von materialistischen Begebenheiten tun dies. Charaktermasken sind so als Ausprägung von Individualitätsformen auf dem Boden der Verdinglichung und Versachlichung gesellschaftlicher Verhältnisse zu begreifen. Die Individuen repräsentieren und personifizieren hier gesellschaftliche Dinge, Waren, Geld, Kapital und so weiter. Die personifizierende Weltanschauung mündete in antisemitische Verschwörungstheorien oder Anti-Amerikanismus. Eine Anschauung, die den Juden mit den USA und den dort ansässigen multinationalen Konzernen ersetzt oder zumindest ergänzt. Eine Anschauung also, die die Linksjugend Solid Hamburg zu teilen scheint, wenn sie ihren Kraken statt mit einem Davidstern mit einem Dollarzeichen verziert. Lars Renzmann meint dazu, Zitat, dabei verschmelzen in jüngerer Zeit erneut historisch und ideologiestrukturell verwandte antiamerikanische, israelfeindliche und antisemitische Feindbilder. Denn der antisemitische Gehalt des Antiamerikanismus, der sich aus der imaginierten Vermischung von jüdischer und amerikanischer Kultur speist, existiert bereits seit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Als Zitat, die Vorstellung von einer jüdischen Wall Street, einem jüdischen Hollywood, dem jüdischen Jazz und eines tief jüdischen Amerika zu Allgemeinplätzen machte. So André Markowitz in einem Sammelband zu linkem Antisemitismus in Deutschland. Dies ist auch mitzubedenken, wenn man folgende Aussage Ulrike Meinhofs lauscht. Zitat, also ging es für den Besatzer darum, nach den Bestimmungen ihrer psychologischen Herrschaftstechniken die Deutschen zur Demokratie zu erziehen. Das heißt, die Kultur, das Geschichtsverständnis, das Bewusstsein der historischen Existenz und Identität nicht nur zu verändern, sondern vor allem und zuerst zu brechen. Zitat Ende. Dies ist ein Einwand, der beispielsweise auch während und nach des Afghanistan-Einsatzes und des Umsturzes des batistischen Diktators Saddam Hussein im Irak von den antiamerikanischen Teilen der Linken gegen die USA ins Feld geführt wurde und immer noch wird und der auch immer wieder gegen die BRD im Hinblick auf Waffenlieferungen vorgebracht wird. Ob des Antisemitismus der Linken ist nicht verwunderlich, dass in den Fällen, wo die ökonomische und politische Unterstützung von oder Kooperation mit tatsächlich faschistischen Regimen der deutschen Regierung angekreidet werden sollte, genau das zumeist nicht geschieht, da die Gefahr, die sie für Israel darstellen, verkannt oder sogar befürwortet wird. Eine Rede des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani während einer UNO-Vollversammlung, in der er eine Verschwörung von zionistischen Lobbygruppen witterte und Israel als elendes Land und großen zionistischen Satan bezeichnete, hielt weder Deutschland von Verhandlungen mit dem Iran zu deren Atomwaffen ab, noch wurde diese Ansprache jemals durch die UNO verurteilt. Dass sich allerdings in der UNO VertreterInnen der menschenfeindlichsten Länder dieser Welt die Klinke in die Hand geben und auch in jüngster Zeit durch Doppelstandards in Bezug auf Israel, das von ihnen stets dämonisiert wird, auffielen, darf auch dies nicht weiter verwundern. Kein aktuelles anderes internationales Ereignis befanden sie nämlich für relevant genug, um eine Sondersitzung des Sicherheitsrats einzuberufen, bis Trump Jerusalem zur durch die USA anerkannten Hauptstadt Israels ernannte und beschloss, die amerikanische Botschaft dorthin zu verlegen. Ein Entschluss, der schon lange vor seiner Amtszeit gefällt wurde und den er bloß gelobte, umzusetzen. SPDler Martin Schulz tweetete zur Rede von Mahmoud Abbas, Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde und Mitglied der bereits erwähnten antisemitischen und terroristischen Organisation Fatah, die er 2017 im Europaparlament hielt, dass diese Rede inspirierend gewesen sei. Was so inspirierend war, war, dass Abbas in dieser Rede behauptete, eine Gruppe von Rabbinern, ergo Juden, hätte die israelische Regierung sehr klar dazu aufgefordert, das Wasser der PalästinenserInnen zu vergiften, um einen Genozid, also Völkermord, zu verüben. Diese Aussage bedient den im christlichen Antijudaismus entstandenen Mythos der sogenannten Brunnenvergiftung, laut welcher Juden und Jüdinnen im Rahmen einer Verschwörung gegen das Christentum Heimtücke und Schadenzauber, also magische Fähigkeiten, einsetzten. Attribute, die ihnen in antisemitisch essentialisierender Manier per se zugesprochen werden. Sein Genosse Sigmar Gabriel lud am 22. Mai Hamid Reza Torabi, seines Zeichens Organisator des Berliner Ablegers des antisemitischen Al-Quds-Marsch, zur Konferenz Friedensverantwortung der Religionen in das Auswärtige Amt an. Was so ironisch daran ist, werde ich euch jetzt anhand des Al-Quds-Marschs aufzeigen. Der Al-Quds-Marsch wurde 1979 vom obersten Führer des Iran, Ayatollah Khomeini, eingeführt und begründet und gilt im Iran als Feiertag. Al-Quds steht für Jerusalem, die Stadt, die rechtmäßig die Hauptstadt Israels ist, allerdings für Muslime als die wichtigste Stadt des Islam neben Medina und Mekka angesehen wird, da sich dort der Tempelberg befindet, der die Al-Aqsa-Moschee beheimatet, also die Moschee, von der aus der Prophet Mohammed laut Koran in den Himmel aufstieg. Muslimische Geistliche fordern auf den mittlerweile global und jährlich stattfindenden Massendemonstrationen schon seit jeher die Rückeroberung Jerusalems von den Juden und Jüdinnen. Das, was hier, wie auch mit dem Begriff der Intifada, stets von islamischen Antisemitinnen als Befreiung oder schlimmstenfalls Rückeroberung verkauft werden soll, bedeutet in Realität das Erstreben der gewaltsamen Zerschlagung des Staats Israels sowie die Auslöschung der Juden und Jüdinnen des Nahen Ostens. Besagter Ayatollah Khomeini äußerte 1979 im August lautstark die Forderung an alle Muslime der Welt und alle muslimischen Regierungen, den Zitat Usurpatoren und ihren Unterstützern die Hände abzuhacken. Er bat Allah um den Sieg der Muslime über die Gottlosen. Auch andere Ayatollahs riefen zur sogenannten Befreiung Jerusalems und Palästinas von den Zionisten auf, die gemäß des klassisch antisemitischen Wahns als blutrünstig bezeichnet werden. Dies sei allerdings nur zu erreichen, indem man den Kampf der PalästinenserInnen als einen islamischen und nicht nur einen arabischen sehe und am letzten Freitag während des Ramadan die internationale muslimische Solidarität zur Unterstützung des muslimischen palästinensischen Volkes ausrufe und die Kräfte gegen Israel vereine. Der Kampf des Imam Ali gegen die Ungläubigen sollte dabei als Vorbild für den Kampf gegen die Juden dienen. In Alis Geschichte heißt es glorifizierend, er zog sein Schwert gegen die Verschwörer, es ist überliefert, dass er 700 Juden an einem Tag tötete. Bereits am 17. August 1979, dem ersten Al-Quds-Tag, nahmen in Teheran 3,5 Millionen Menschen an der Demonstration teil. Genauso wie während der Proteste gegen die Verlegung der US-amerikanischen Botschaft nach Jerusalem Ende letzten Jahres, werden auch am Al-Quds-Tag regelmäßig die Flaggen Israels und der USA verbrannt, Hitlergrüße gezeigt, Juden und Jüdinnen sowie Israelis mit Hitler verglichen und die Forderungen Tod Israel und Tod den Juden lautstark skandiert. So forderte beispielsweise Khomeini selbst wiederholt die Zerschlagung und Vernichtung des zionistischen Staates, und zwar nicht vor langer Zeit, 1979, sondern später, nämlich 1999 und 2000. Dass ein Antisemit wie Hamid Reza Torabi, der sich durch die Ausführung der Demonstration zum Al-Quds-Marsch, der Propagierung der Zerschlagung des einzigen jüdischen Staates dieser Welt und der Ermordung von abermals mehr als 6 Millionen Juden und Jüdinnen schuldig macht, von der SPD eingeladen wird, darf auch nicht überraschen. So meinte nämlich auch die Parteijugend der SDS im Jahre 1967, dem Jahr des Sechstagekriegs, Zitat: Die Anerkennung des Existenzrechts der in Palästinenser lebenden Juden durch die sozialrevolutionäre Bewegung in den arabischen Ländern darf nicht identisch sein mit der Anerkennung Israels als Brückenkopf des Imperialismus und als zionistisches Staatsgebilde. Doch auch die Linksjugend Solid Ruhr erhitzte berechtigterweise viel später im Juli 2014 die Gemüter. Sie veranstaltete eine Demonstration gegen den Gaza-Krieg in Essen, die innerhalb der Mutterpartei eine Antisemitismusdebatte entfachte, die bereits seit längerem unter der Oberfläche brodelte. Als Redner hatten nämlich auch zwei Parteimitglieder teilgenommen. Zu den skandierten Rufen der Palästina-Fahnen schwenkenden Masse gehörten Allahu Akbar, Adolf Hitler und Kindermörder Israel. Emphasiert wird das Sterben von Kindern, welches in jedem anderen Krieg weitaus weniger erwähnt wird, da es nun einmal keine Rolle spielen sollte, wie alt der oder die Verstorbene war. Außer vielleicht, Kinder werden absichtlich als solche ermordet. Durch den Vorwurf des gezielten Mordes an Kindern wird das bereits seit dem 12. Jahrhundert verbreitete christlich-antijudaistische Stereotyp der sogenannten Ritualmordlegende bedient. Dieser entstand, nachdem im englischen Norwich die Leiche eines christlichen Jungen gefunden wurde und besagt laut Johannes Schwarz, dass Juden und Jüdinnen im Rahmen eines geheimen Rituals Christen, bevorzugt Kinder, ermorden, um an ihnen die Passion Christi nachzuvollziehen, oder dass Juden und Jüdinnen am Pessachfest bzw. zu Yom Kippur regelmäßig christliches Blut zur magischen Entzündung benötigen, das aus diesem Anlass getrunken werde. Dieser christliche Antijudaismus bediente sich auch der Bezichtigung von Juden und Jüdinnen, sie würden Gottesmord, Brunnenvergiftung und Hostienschändung verüben und stieß in ganz Europa und dem Osmanischen Reich auf eine weitere Ausbreitung. In arabisch-islamisch geprägten Ländern wird die Ritualmordlegende bis in die Gegenwart immer wieder instrumentalisiert, wie zum Beispiel während jeder Al-Quds-Demonstration zu sehen ist. Die Anwesenden der antizionistischen Demonstration in Essen fühlten sich jedenfalls von der Gegenkundgebung, die sie als jüdische Demonstration bezeichneten, so beleidigt, dass sie diese mit Steinen und Flaschen bewarfen, während sie den Hitlergruß zeigten. Dass innerhalb der Partei Die Linke kein israelsolidarischer oder antisemitismuskritischer Konsens hergestellt werden konnte, lässt sich anhand von Mitgliedern wie Inge Höger und Annette Groth veranschaulichen. Die beiden waren 2010 an Bord Marmara, einer wahnhaft antisemitisch international besetzten Flottille, die an dem Versuch scheiterte, die israelische Seeblockade Gazas zu durchbrechen. Als sie gestürmt wurde, kamen 9 türkische Aktivistinnen ums Leben. 2011, bei einer von Palästinenserinnen organisierten Konferenz in Wuppertal, trug Höger einen Schal mit einer Landkarte des Nahen Ostens. Freilich ohne Israel. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Also man sieht halt hier oben, dass Palestine steht und nicht Israel. Israel taucht also nicht auf dieser Landkarte, existiert nicht. Und noch dazu, dieses schwarz-weiße Muster ist angelehnt an die Kufir, wird auch als Palituch bezeichnet. Und das wurde von Yasser Arafat, den ich vorhin schon erwähnt habe, vor einigen Dekaden als politisches Instrument gegen Israel verwendet. Also früher waren diese Kufir, man sieht ja auch immer wieder zum Beispiel Bauern in islamischen Ländern, die eine Kufir tragen. Also es sollte eigentlich nur Schutz vor Sonne und so weiter sein. Aber es wurde halt mittlerweile schon politisch instrumentalisiert und wird es immer noch. Also man sieht zum Beispiel auch den Jugendwiderstand, die ich vorher erwähnt habe, die laufen zum Beispiel auch immer mit Palitüchern herum. Später gab Höger an, dieser Schal sei um den Hals gelegt worden, um sich nicht öffentlich dazu positionieren zu müssen, dass sie sich offensichtlich die Vernichtung Israels herbeiwünscht. Denn alle Linken, die behaupten, sie würden sich einer Ein-Staaten-Lösung, nämlich Palästina, in dem Juden und Jüdinnen und Muslime und Muslime friedlich koexistieren, wünschen, sollten nicht ausblenden, doch genau das tun sie immer, dass der tatsächlich vorhandene Antisemitismus der umliegenden Regime, wie auch jener von großen Teilen der palästinensischen Zivilbevölkerung und der Hamas, sich immer wieder dahingehend manifestiert, dass er für die Existenz des israelischen Staates und seiner vor allem jüdischen BewohnerInnen bedrohliche Ausmaße annahm und nimmt. Ohne Israel keine Juden im Nahen Osten, da sie ansonsten ausgelöscht werden würden. Dieses Faktum wird auch stets von anarchistischen Antinationalen völlig ignoriert, wenn Israel als bürgerlicher Staat wie jeder andere angesehen wird, den es abzuschaffen oder umzuwerfen gilt. Im Jahr 2014, dem Jahr der antisemitischen Demonstration der Parteijugend in Essen, luden Inge Höger und einige andere, außerdem den kanadischen in Israel lebenden Publizisten David Sheen und den US-Publizisten Max Blumenthal in die Berliner Volksbühne ein, um über die, Zitat, Kriegsverbrechen Israels zu sprechen. Als wäre das nicht schon bitter genug, sollte diese Veranstaltung ausgerechnet am 9. November, dem Gedenktag der Reichspogromnacht, stattfinden. Nachdem sie von der Volksbühne eine Absage erhalten hatten, luden Höger und Annette Groth, die eben auch auf dieser Gaza-Flottille dabei war, die beiden Publizisten am darauffolgenden Tag in den Sitzungssaal ihrer Fraktion im Bundestag an. Als der jüdische zionistische Fraktionschef Gregor Gysi dies vernahm, untersagte auch er vernünftigerweise die Veranstaltung. Ausgewichen werden sollte ins Paul-Löbe-Haus in die Abgeordnetenbüros, was Sheen und Blumenthal allerdings nicht ausreichte. Sheen war entzürnt und verfolgte Gysi bis auf die Toilette des Bundestages, während er vehement in aggressivem Ton auf diesen einredete. Auffällig war, so wie immer, dass es Sheen in keinster Art und Weise darum zu gehen schien, wann eine Kritik als antisemitisch bezeichnet werden kann, ergo den Gehalt, die Wahrheitsfindung oder das Argument an sich, sondern lediglich darum, dass er selbst nicht als ein Antisemit bezeichnet werden möchte. Das erinnert einige von euch sicherlich an jemand Bestimmten, der sich vor nicht allzu langer Zeit in einer Fernsehdiskussion verbat, als Antisemit bezeichnet zu werden. Genau, CDU-Politiker und paternalistisch-antirassistischer Retter der Palästinenser Norbert Blüm. Nun veröffentlichte Höger außerdem ein Bild auf Facebook, auf dem sie vor einem Banner mit den Sätzen »Palästina besitzt keine Wehrmacht, Israel, das ist kein Krieg, sondern Völkermord« zu sehen ist. Wiederum unterstellte sie Israel dem Juden unter den Staaten, zu dem jeder und jede seine heuchlerische Meinung zu haben scheint, Hinterlist, Unverhältnismäßigkeit und vieles mehr. So entwickelte auch Nathan Sharansky einen 3D-Test, mit Hilfe dessen Laien erkennen können sollten, wann es sich um gegen Israel gerichteten, das heißt antizionistischen Antisemitismus handelt. Die 3Ds, mit denen Nathan Sharansky zwischen legitimer Israel-Kritik und Antisemitismus unterscheidet, stehen für die Dämonisierung, Doppelstandards und Delegitimierung bezüglich Israel. Nun könnte man natürlich darüber diskutieren, ob es generell ein Recht auf Israel-Kritik gibt, aber dieses Thema müssen wir heute wohl vertagen. Daher werde ich einfach nur erklären, für die Laien so euch quasi so ein Werkzeug in die Hand geben, wie dieser 3D-Test funktioniert oder wofür diese 3Ds überhaupt stehen. Dämonisierung soll dabei ausdrücken, dass es sich um Antisemitismus handelt, wenn der jüdische Staat dämonisiert wird, Israels Handeln ohne jedes Maß dargestellt wird und zum Beispiel Vergleiche der Handlungen des Staates Israel und seiner Bevölkerung mit denen der Nationalsozialistinnen während der Shoah gezogen wird. Antisemitische Doppelstandards bedeuten, dass Israel stets wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen angeprangert wird, während dasselbe bezüglich anderer Staaten, in denen Menschenrechte weitaus schwerwiegender gefährdet sind, nicht getan wird. Delegitimierung heißt Nathan Sharansky zufolge, dass es sich um Antisemitismus handelt, sobald Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Ein weiteres Instrument, um festzustellen, wann und ob es sich um antizionistischen Antisemitismus handelt, ist die Working Definition of Antisemitism des European Monitoring Center on Racism and Xenophobia. Merkmale des antizionistischen Antisemitismus sind demnach folgende. Erstens, das Abstreiten des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, zum Beispiel durch die Behauptung, die Existenz des Staats Israel sei ein rassistisches Unterfangen. Die Anwendung doppelter Standards, also da haben wir wieder die Doppelstandards, indem man von Israel ein Verhalten fordert, das von keinem anderen demokratischen Staat erwartet und verlangt wird. Das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellen Antisemitismus in Verbindung steht, zum Beispiel eben der Vorwurf des Christusmordes oder der Ritualmordlegende, wie es eben bei Kindermörder Israel ja dann der Fall ist, um Israel oder die Israelis zu beschreiben. Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik des Nationalsozialismus ist Punkt 4. Da haben wir dann wieder Parallelen zum 3D-Test. Und fünftens, das Bestreben, alle Juden kollektiv für Handlungen des Staats Israel verantwortlich zu machen. Was in diesen fünf Punkten ausgelassen wird oder zumindest nicht explizit erwähnt wird, ist ein weiteres Merkmal, das in den letzten Jahren vor allem in der queerfeministischen Szene sowie dem Umfeld von BDS und der Organisation BDS selbst erneut aufkam, nämlich dass Israel selbst in Verschwörungen eingebunden ist oder diese aktiv initiiert, wie beim mittlerweile allseits beliebten Vorwurf, Israel würde sogenanntes Pinkwashing, also Homonationalismus, betreiben. Diese Verschwörungstheorie besagt, dass die israelische Regierung durch die Austragung von queeren Events oder der vergleichsweise liberalen Gleichstellungspolitik gegenüber homosexuellen Partnerschaften versuchen würde, die Gay-Community auszunutzen und zu instrumentalisieren. Dahinter stünde die Intention, die eigene Nation einerseits von Menschenrechtsverletzungen freizusprechen und sie andererseits als liberal und weltoffen darzustellen, sowie Muslime und Muslime vom Westen zu exkludieren. Homonationalismus meint laut Jaspier Poir, Erfinder in des Begriffs, dass vor den Anschlägen vom 11. September LGBTIQ-Personen aus dem heteronormativen Nationalismus des Westens ausgeschlossen gewesen wären, während sie nun in das nationale Narrativ inkludiert worden seien. Eigentlich aus einem universalistischen Blick heraus, dem an LGBTIQ-Personen und Frauen liegt, klingen solche gesellschaftlichen Veränderungen erstrebenswert. Doch Postkolonialismus und Queerfeminismus basieren auf einem Weltbild, das ein ebensolches Schwarz-Weiß-Denken aufweist wie der Marxismus-Leninismus, allerdings keine universalistischen, sondern nur partikularistische oder subjektive Ansprüche kennt und formuliert. Und das lässt sich nicht nur daran veranschaulichen, dass diese Errungenschaften eine Verschwörungstheorie zum Opfer fallen, sondern auch daran, dass bloß westlichen Staaten ein heteronormativer Nationalismus vorgeworfen wird, während den umliegenden Nationen, die über misogyne Gesetze, Praktiken und Rituale verfügen, eben nicht dieser Vorwurf gemacht wird. Laut Poir gelte ich dank dieses vorangegangenen Satzes ebenso als Homonationalistin, da ihre Theorie besagt, dass mit dem herbeiimaginierten politischen Instrument des Pinkwashing eine Brandmarkung von Musliminnen, allen voran den PalästinenserInnen, als rückständig und homophob einherginge. Damit meinte ich übrigens nicht, dass Musliminnen per se rückständig, homophob oder misogyn wären, denn sie leiden zu einem großen Teil ebenso unter den ihnen von ihren Glaubensbrüdern und Schwestern auferlegten Verhältnissen wie dem Kopftuchzwang, der Burka, dem Zwang zur Geschlechtsumwandlung im Iran für Homosexuelle, der weiblichen Genitalverstümmelung, Zwangsehen, Ehrenmorden und vielem mehr. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Musliminnen die anderen seien, die es zu bekämpfen gelte, so wie es Poir ausformuliert. Damit allerdings alle Frauen und etliche Männer, homosexuelle Transpersonen und Andersgläubige nicht mehr unter diesen menschenverachtenden Verhältnissen zu leiden haben, sowie aufgehört wird, Juden und Jüdinnen zu diskriminieren, muss der Islam niedergeschlagen werden, wenn er in Gestalt des Islamischen Staates, des iranischen Regimes, somalischen Stammesältesten die Mädchen beschneiden oder einem Mob daherkommt, der Juden und Jüdinnen auszurotten trachtet. Doch die Linke kriegt's nicht hin.